Ah, ja. Okay. Okay. Yeah. Liebes Tagebuch, ich hörte diesen Beat und dann kam dieser Versuch, dass ich diesen Texte schrieb. Mein Gedankenkreis hat sich weiter aufgebaut. Yeah. Yeah. Und ja, ich weiß, ich fühle mich wie ausgelaugt. Mann, was soll ich dir schon erzählen? Denn ich quäl mich schon täglich, so ähnlich wie bei Mikado spielen. Alles verging wie im Flug und ich such nach Erlebnissen, die ich mit dir teile. Tagebuch, hab das Glück provoziert. Rückblickend wirkt es auf Stückchen Papier etwas nützlicher hier. Ich schütz mich bei dir, die Seiten waren so leer, also dachte ich mir. Ich fühle sie, denn der Strom meiner Gedanken fließt durch die Weiten, bis sie ertranken. Yeah. Und derweilen sitz ich an der Bar, yeah, fesselkalt am Glas, und ich werfe einen Blick in die Vergangenheit, das war's, bis der Barkeeper fragt: Noch ein Jackie Cola? Ja, geht schon klar, mach einen doppelt, mein Bruder. Oder hast du Coca? Bist du denn verrückt? Ich habe es nie versucht und bin von der Idee entzückt. Also liebes Tagebuch, ein Segen und ein Fluch ist die Mucke, die ich mache und die Art, wie ich es tue. Alles schon versucht, die Ideen gehen mir aus, Tränen im Auge, denn ich lebe im Staub. Jede Line eine Wunde, Rap-Stigmata, ich gehe daran zugrunde. Was geschah? Ein Gefühlsregen prasselt auf mein Haupt in die Haut. Keine Frau an der Seite, die mich liebevoll aufbaut. Ich hab kaum gefressen und kaum geschlafen. Kaum will ich rappen, bin ich kaum in der Lage. Ich ertrage keines dieser Tage, an dem ich nicht sage, es sei keine Plage mehr. Yeah, dann tanzt dieser Bär wieder mal verkehrt, doch so bleibt's legendär. Und der Barkeeper schaut mich schon an, als wolle er mir sagen: Mach dir keine Sorgen, Mann, okay. Ach ja, ey, kannst du mir noch einen einschenken? Ja, gerne. Danke, Mann. Es kann nur besser werden, oder? Ach, so alles scheiße.